Die Marschlandgewinnung um die Insel Hongon in der ersten Etappe ging zu Ende. Die Einweihungsfeier fand am 6. Oktober vor Ort statt. Daran nahmen Kwak Bom-gi, stellvertretender Vorsitzender des Setka der Partei der Arbeit Koreas, die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die leitenden Mitarbeiter und die Belegschaft des Vereinigten Marschlandbaubetriebes des Bezirkes Nordpyongan teil. Die heroische Kim Il-sung und Kim Jong-il Arbeiterklasse, die sich für die heilige patriotische Sache der Vergrößerung des Territoriums des Vaterlandes einsetzt, hat mit dem Willen zur Entwicklung mit eigener Kraft und durch beharrlichen Kampf am Dürstmeer diesen ewigen Reichtum für das Gedeihen des Landes ins Leben gerufen.